Leipzig erinnert heute an den Wendeherbst 89. Es gibt einen Festakt im Gewandhaus, das Friedensgebet in der Nikolaikirche und am Abend das Lichtfest in der Innenstadt. Heute vor 30 Jahren hatten in Leipzig 70.000 Menschen gegen das SED-Regime demonstriert. Einen Monat später fiel die Berliner Mauer. Der Bürgerrechtler Oliver Kloss sagte uns: Ich hatte im März meinen Ausreiseantrag zurückgezogen und ging damals noch davon aus, dass es 2-3 Jahre dauern wird. Frühestens in 2 Jahren dachte ich, könnten wir es geschafft haben, das System zu knacken. Dass es dann schon im Herbst wäre, hätte ich im März 89 auch nicht zu ahnen gewagt.